Viertens, wie viele Frauen gibt bzw. gab es eigentlich in Ihrer Gruppe oder in deren Umfeld? Und welche Rollen haben bzw. hatten diese Frauen? Nachfrage, wie ist bzw. war es eigentlich allgemein mit der Rolle von Frauen innerhalb der nationalen Bewegung? Da die Nationale Sammlung eine reine Wahlkampforganisation war, der man ohne weitere Verpflichtungen einzugehen einfach beitreten konnte, gab es auch einen für die rechte Szene recht großen Anteil von Frauen in der Nationalen Sammlung. Viele Ehefrauen oder Lebensgefährtinnen der aktiven Männer wurden Mitglieder. In der ANSNA gab es den Versuch, die Frauen sich selbst organisieren zu lassen. Offiziell gab es nur männliche Mitglieder der ANSNA. Die Frauen wurden in dem der ANS angegliederten Mädelbund zusammengefasst. Zwar stand über allem die Organisationsleitung mit Michael Kühnen an der Spitze, aber die Frauen hatten ihre eigene Organisation und mit Veronika Alten auch eine eigene Chefin. Ich habe auf Anhieb nicht die geringste Ahnung, wie viele Frauen es im nationalen Widerstand gibt. Sicher sind sie unterrepräsentiert, was zum Teil am Macho-Gehabe mancher Kameraden liegt, zum Teil aber auch an einem traditionellen Frauenbild. Der KDS hatte mit der Integration von Frauen nicht die geringsten Probleme, sie mussten nur kommen. Die Bereitschaft, auf Dauer ein antibürgerliches Leben zu führen, ist bei Frauen aber offenbar sehr viel weniger ausgeprägt als bei Männern. Die Ursachen mögen Soziologen erforschen. Zum Thema Frauen im nationalen Widerstand schrieb Thomas Brehl im Juli 2008 an eine Kameradin: Das Problem sind meiner Meinung nach nicht die Frauen im nationalen Widerstand, sondern das Frauenbild im nationalen Widerstand, dem immer noch allzu viele Männer anhängen. Viele männliche Aktivisten betrachten die Frau als Anhängsel des politisch aktiven Mannes. Sie sehen die Frauen gemäß einem erzreaktionären Weltbild in einer angeblich von der Natur vorgegebenen Rolle. Man könnte das als Heimchen am Herdrolle bezeichnen. Dummerweise glauben sie sich dabei, auf das Rollenbild der Frau im Dritten Reich berufen zu können, und merken dabei oft nicht, dass sie der gegen den Nationalsozialismus gerichteten Propaganda auf den Leim gehen. Wer sich näher mit dem Frauenbild im Dritten Reich befasst, wird Erstaunliches feststellen. Unter anderem gab es eine ganze Reihe von Frauen, die sich nicht nur größter öffentlicher Beliebtheit erfreuten, sondern vom Regime auch hofiert und in eben dieser Rolle bestärkt wurden. Das beginnt mit Frauen wie Magda Goebbels oder Emmy Göring, die in Teilbereichen sogar das Dritte Reich repräsentierten. Es reicht über Regisseurinnen wie Leni Riefenstahl, die den Film in den 30er Jahren revolutioniert hat und setzt sich fort in Fliegerlegenden wie Elly Beinhorn oder Hannah Reitsch, der erste weibliche Flugkapitän der Welt, Trägerin des Eisernen Kreuzes und der Goldenen Frontflugspanne. Das Bild der kämpferischen Frau an der Seite des revolutionären Mannes reicht bis in die Frühzeit der Bewegung, wo wir zum Beispiel auf Eleonore Bauer, genannt Schwester Pia, treffen, den einzigen weiblichen Blutordensträger der Bewegung, die sogar am Marsch auf die Feldherrnhalle teilnahm. Dass diese Frauen, die das Bild des Dritten Reiches erheblich mitprägten, der überlieferten Frauenrolle so ganz und gar nicht entsprachen, trotzdem aber hoch angesehene Mitglieder der Volksgemeinschaft waren, stellt mal wieder unter Beweis, wie sehr wir auch hier über die tatsächlichen Verhältnisse im Dritten Reich getäuscht werden. Das betrifft aber keinesfalls jetzt nur die oben zitierte kleine Auswahl von prominenten Frauen. Auch das Bild der namenlosen Volksgenossin war keineswegs identisch mit dem, das uns Herr Knopp und andere Umerzieher und Desinformanten so gerne unterjubeln. Als Ende der 30er Jahre in München der Umzug die Nacht der Amazonen stattfand, störte sich niemand an den barbüsigen Frauen, die dort teilnahmen. Als der bereits in Farbe gedrehte Jubiläumsfilm der UFA Baron Münchhausen in die Kinos kam, durften sich den auch Jugendliche ansehen, obwohl auch dort in einer Haremszene reihenweise nackte Frauen auftraten. Welch ein Unterschied zu der brüden Adenauer-Ära einige Jahre später, als in dem Film Die Sünderin mit Hildegard Knef, deren Busen mal kurz aufblitzte, gab es einen Riesenskandal in der Jungen Republik. Und die Kirchen sahen die Kultur des Abendlandes bedroht. Für mich steht fest, eine revolutionäre Bewegung braucht revolutionäre Frauen. Und die Frauen müssen sich innerhalb des Widerstandes selbst organisieren. Kühnen hat das zweimal in die Tat umgesetzt, als er den eigenständigen Mädelbund ins Leben rief, der der ANSNA angegliedert war und als selbstständiges Kontingent auch von einer Frau geführt wurde. Und später nochmal, als er die Gründung der Deutschen Frauenfront initiierte, die eine Zeit lang von Christian Worch, damaliger Frau Uschi Worch, geführt wurde. Für mich ist eine Veranstaltung nicht weniger wert, wenn sie von einer Frau geleitet wird. Und für mich ist eine Demo genauso wichtig und richtig wenn eine Frau sie angemeldet hat. Wer diese Haltung teilt, der steht wahrhaft in der Tradition des kämpferischen Frauenbildes, wie es im Nationalsozialismus allen gegenteiligen Propagandamärchen zum Trotz seine erste zaghafte Verwirklichung fand.